das ernst? Das Räte, da war doch was, warum, was ist die Lösung? Da kracht das kalle, federlose Peko rein. Nimmt den Novisen und sie reiten davon. Der Novise wurde vom Peko entführt. Was geht denn hier vor sich? Ravier markieren reicht nicht. Ruf einer hinterher und lacht. Nicht mal Basic 9 erreicht hast. Der No-Weiße ist sauer und fragt, was ist Basic? Ja, mein Sohn, das sind deine Basic Skills, ohne das. Der No-Weiß geht voller Keiz nach draußen, pisst einen minutenlangen Orientstrahl in die Ecke und kommt wieder rein und sagt, ich bin bereit. Alle fangen an zu lachen und sich am Kopf zu kratzen, meint er das ernst? Das ist Rette da. Ravier markieren reicht nicht, ruft einer hinterher und lacht. kenne ich unser kleine Novis, pisst in den Bagger und steigt auf das zitternde Peko auf, das schon fast kahl ist. Sie reiten los, sie reiten los, sie reiten nach Lusi. Schreit den Mann hinter der Tür an. Ey, du Saftixer! Das da ist meine Gang, jetzt lass mich endlich Neid werden. Der Mann an der Tür kommt den Kleinen an und schmeißt ihn raus, knallt die Tür zu. Deine Tür hat eine Hau ab, aber nur wenn du gelernt hast, kann die Prüfung neu beginnen. Ich seh aber, dass du nicht mal Basic 9 erreicht hast. Der Novice ist sauer und fragt, was ist Basic? Ja, mein Sohn, das sind deine Basic Skills, ohne das kannst du nicht bestehen. Der Novice geht voller Ehrgeiz nach draußen, bist einen minutenlangen Urinstrahl in die Ecke und kommt wieder rein und sagt, ich bin bereit. Hat doch ein Affenlachen und sich am Kopf zu kratzen, meint er das ernst? Das Rätsel, da war doch was, warum? Das Rätsel, da war doch was, warum, was ist die Lösung? Da kracht das kahle, federlose Peko rein, nimmt den Novizen und sie reiten davon. Der Novize wurde vom Peko entführt, was geht denn hier vor sich? Ravier markieren reicht nicht, ruft einer hinterher und lacht.